Das Hurt-Business wird zum Ordnungsamt und schließt die Private Party. Für gute Stimmung wird da ohnehin nicht gesorgt. Der beste Wrestler der Welt sagt seinem Gegenüber, dass sie nicht als Team agieren werden. Ihr denkt, ich rede über Osprey und Omega? Nee, Max Caster und Anthony Bowens. Aber ihr habt schon recht, die beiden Giganten werden nämlich als Team agieren, wie einst Batman und Superman, nur dass wir hier hoffentlich eine gute Story bekommen. Mariah May und Toni Storm schaffen es innerhalb weniger Monate, zweimal Veteran gegen Neuling zu erzählen. Und das in beiden Konstellationen. Wobei auch eine Britt Baker das gerade möglich macht. Die ist wohl Backstage ein ziemlicher Hater. Nach Brian wird uns mit Christopher der zweite Daniels in kurzer Zeit genommen. Für die Zukunft von Malakai sehen wir Black, der kommt nämlich nicht mehr back. Und in der Storyline um die Death Riders sind so viele Rentner zu sehen, man könnte meinen, ein neuer US-Wahlkampf steht an. Wir gehen jetzt aber mit jugendlichem Elan in eine weitere Ausgabe der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Wir stecken weiterhin in einer sehr langen Zeit zwischen World's End und Revolution. Auch Grand Slam ist noch einige Wochen entfernt, sodass wir heute wie gewohnt auf Collision und Dynamite zurückblicken werden. Das mache ich heute mit einer Frau, die ich sofort erstmal enttäuschen muss, denn ich muss zugeben, dass ich ähnlich wie David auch noch nie eine Sekunde Final Fantasy gespielt habe. Und David, ein herzliches Willkommen in der Elite Hour an Katar. Wie geht's dir? Sehr gut gestartet. Jetzt nicht mehr gut. Es tut mir leid. Silent Hill habe ich schon gespielt, also ich bin besser als David. Okay, das ein paar Punkte gewinnst du dadurch. Und durch den Hurt Business Witz, das war denn in der Reichsparteitag, oder? Ja, kann man so sagen. Aber du warst ja gar nicht so der krasse Private Party-Hater. Da gab es dann stärkere Hater im Team. Oder? Jamie-Hater, Spaß. Ja. Ich meine, wir kommen eh gleich noch zu. Aber ja. Ich finde, inhaltlich war es gerade schon an der Stelle angemessen. Das ist mein Standpunkt dazu. Okay. Okay, also wie gerade schon gesagt, wir werden im Grunde genommen jetzt nur in Anführungszeichen über Dynamite Collision sprechen. Da ist irgendwie ganz viel passiert und auch gar nicht so eine sehr, wirklich zentrale Storyline irgendwie abgelaufen. Deswegen habe ich versucht, das alles irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen, die einigermaßen Sinn ergibt. Davor haben wir vielleicht noch eine, beziehungsweise das ist so eine Sammlung aus mehreren kleineren News, nämlich wir haben gerade den Fall, dass irgendwie so ein paar Leute Backstage so ein bisschen unzufrieden sind oder für schlechte Stimmung sorgen. Also einerseits Malakai Black, kommen wir natürlich auch gleich noch zu, der jetzt ja praktisch weg ist. Also es wurde ja auch schon zwischen den Zeilen ja auch bei Dynamite gesagt. Wir hatten die News, dass Britt Baker wohl Backstage für sehr schlechte Stimmung sorgt. Das wurde mittlerweile auch schon revidiert, aber auch da wirkt nicht immer alles so unfassbar rosig. Dazu Miro, Ricky Starks, Rey Fénix, jetzt zuletzt auch Penta, der ja mittlerweile schon weg ist. Das ist jetzt viel auf einmal, vielleicht kannst du irgendwas raussuchen davon, was du möchtest, aber irgendwie häuft es sich ja gerade so ein bisschen, wie viele Leute wir Backstage haben, die zum Teil auch schon echt lange dabei sind, die gerade irgendwie nicht mehr so ganz happy sind. Boah, ich finde sowas, aber dieses Gerüchte-Ding finde ich immer ganz schwierig, also bei Britt Baker, dass sie da mit ein paar Leuten Probleme hat, okay, irgendwie mit Thunder Rosa, aber da wusste man jetzt auch nie genau, ist das jetzt einfach nur für diese lustige Show? Gab es da überhaupt mal die Idee, eine zweite Staffel von zu machen? Wie hieß es überhaupt? Ich hatte es gerade im Kopf und dann war es weg. Ich habe mich auf viel vorbereitet, aber nicht auf den Namen davon. Nee, ihr wisst ja alles, was ich meine, dieses quasi scripted Reality-Ding. Okay, ja, Malakai Black, ja, dass er jetzt da gehen will und dann deswegen keine gute Laune hat, beziehungsweise alle nicht so ganz damit zufrieden sind mit seinem Status. Aber andererseits, ich meine, wenn er psychische Probleme hat und lieber bei seiner Frau sein möchte, dann ist das irgendwie auch verständlich. Also ich glaube, da wird wieder viel hochgepusht von Leuten, die ganz gerne Schlagzeilen hätten. Ja, am Ende wird halt eh nie so heiß gegessen, wie gekocht wird, wie man so schön sagt. Wahrscheinlich ist eigentlich nur das Interessante daran, dass das einfach gerade bei mehreren Leuten vorkommt, weil dass es hin und wieder mal Unzufriedenheit Backstage gibt, ist ja wahrscheinlich Natur der Sache. Man kann halt ein Roster von 50 plus Leuten, das ist jetzt diesmal nicht aufs Alter bezogen, sondern auf die Anzahl, nicht allen immer recht machen. Klar, dass dann mal Leute von AEW zu WWE gehen und dann wieder den anderen Weg, ist glaube ich auch relativ normal. Ja, interessant, wahrscheinlich am Ende ist dann nur so wirklich die Sache, dass halt Tony Khan wohl bei all den Leuten, die an sich gehen möchten, also Ricky Starks hat ja angeblich auch schon vor ein paar Monaten um eine Entlassung gebeten, die aber nicht jetzt sofort gehen lassen möchte, sondern halt da der Vertrag oder die Verträge auslaufen lässt bei allen Leuten und die bis dahin einfach nicht mehr eingesetzt werden. Das wird wahrscheinlich bei den Genannten alle jetzt im Verlauf der nächsten Monate sein, wobei bei einer Britt Baker das vielleicht nicht gilt. Ich glaube, die hat noch längerfristig Vertrag, aber die anderen... Außerdem, glaubst du das wirklich, dass sie da weggeht? Ich glaube eigentlich eher auch nicht. Da glaube ich es auch eher nicht, wobei ich es zumindest auch nicht komplett ausschließen würde. Aber die anderen, wie viele waren es jetzt? 4 genannten Leute, würde es mich nicht wundern, wenn die im Verlauf des Jahres alle bei WWE dann auftreten würden. Ja, ist ja auch okay. Ich meine, wir sind jetzt auch schon alle lang dabei, dass grundsätzlich nicht jeder damit zufrieden ist. Es ist halt schon ein krasser Stilunterschied, was WWE und AEW, zumindest von dem, was man hört, wie die an das Business rangehen. Bei AEW fällt es halt hinten runter, wenn du dich nicht selber engagierst. Dann hörst du halt eben von den Leuten hier, ich wurde nicht gut eingesetzt. Gut, wenn es da so läuft, dass du dann für dich selber sozusagen einstehen musst und du kannst es nicht, dann ist es halt nicht die richtige Company. Ist ja auch okay. Also ich meine, hat bestimmt seine Vor- und Nachteile, jedes Konzept. Und wenn dann einige Leute damit unzufrieden sind, dann sollen sie wieder wechseln. Das ist auch das Coole, wenn es mehrere größere Spieler gibt. Die Leute können immer noch zu WWE, die können zu New Japan, TNA. Ja. Ist doch eigentlich cool. Ich weiß gar nicht, warum sich die Leute überhaupt beschweren. Man hat doch die Wahlmöglichkeit. Ja, nur, dass die halt gerne jetzt die Wahl hätten und nicht erst in ein paar Monaten, wenn der Vertrag ausläuft. Aber, ich bin ganz bei dir. Für den Verbraucher oder den Zuschauer am Ende ist es natürlich dann ideal, wenn die Leute halt bestmöglich auf größtmöglicher Bühne immer noch eingesetzt werden können. Ich glaube, bei einem Miro ist vielleicht noch so eine Sache, der ja auch zu AEW dann gegangen ist, weil er ja bei WWE nie so wirklich dann der Main-Eventer, der Star wurde. Das ist er halt jetzt bei AEW auch nicht geworden. Und sind wir mal ehrlich, ein Miro wird auch, wenn er jetzt dann als Rusev oder als Miro, wie auch immer, zu WWE zurückgeht, wahrscheinlich auch nicht mehr als das sein, was er halt vorher war. Also, ja. Das sind jetzt ja auch nicht Leute, wo man sagen kann, die gehen jetzt von A zu B und werden da der neue Topstar, sondern, also wie es jetzt vielleicht bei einem Cody Rhodes oder so war, aber das sind potenziell halt genauso noch Mid-Kader, obere Mid-Kader halt dann noch bei WWE. Ja, Leute, die es bei AEW gerissen haben, werden es dann wahrscheinlich eher bei WWE reißen, genauso andersrum Leute, die es bei AEW halt eben nicht so gerissen haben. Naja, obwohl andererseits, guck dir Ricochet an, obwohl Langzeitstudien haben wir jetzt noch nicht, aber ist auf jeden Fall schon mal mehr over als, glaube ich, in seiner gesamten WWE-Karriere, oder? Schätze ich das richtig ein? Oder jetzt auch ein anderes Beispiel mit Shelton Benjamin, der ja auch bei WWE zum Ende ja gefühlt nur noch bei Main Events zu sehen war und jetzt dann ja doch Tag-Team-Champion. Ja, da ist halt so ein bisschen das Problem einfach, dass der Fokus halt anders ist. Bei AEW ist es halt sehr stark eben auf dem Wrestling, auf dem In-Ring-Produkt und wenn du da was zu bieten hast, dann kommst du, glaube ich, einfach besser durch. Genauso andersrum, die wird es, glaube ich, nicht so aufgefropft, was du zu tun hast. Und wer das richtig nutzen kann, der kommt halt dann over. Aber wer es halt von sich aus einfach nicht das Talent dazu hat, ich könnte das zum Beispiel gar nicht, der, der geht halt unter. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade du hast ja auch gerade schon gesagt, bei AEW, wenn du im Ring wirklich gut bist, dann wirst du halt auch eingesetzt. Bei WWE brauchst du halt andere oder primär andere Qualitäten. Da sind ja auch zum Teil sehr limitierte Wrestler auch sehr prominent eingesetzt, einfach nur, weil sie dann beispielsweise mehr Charisma haben oder halt dann vielleicht auch für höhere Einschaltquoten sorgen, was halt dann da in dem Fall wichtiger ist, als halt ein 5-Sterne-Match in der Weekly abreißen zu können. Hey, die Leute gehen gefühlt bei AEW dann irgendwann unter. Die haben dann so ein Hoch und dann sind sie plötzlich wieder weg, ne? Also ich denke jetzt gerade an Jade Cargill vor. Aber ja, ich meine, wir können gespannt sein, wie sie dann in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht anders eingesetzt werden. Für uns positiv, wir haben immer über irgendwas zu quatschen und wie du ja auch eben schon anfangs gesagt hast, ist ja am Ende auch eigentlich relativ gut, dass die Wrestler die Möglichkeit haben, von Company zu gehen und wir halt am Ende halt dann das sehen, was optimal fürs Produkt passt. Ja. Sollen wir dann in die Weeklies gehen? Können wir tun. Okay, wie gesagt, ich habe versucht, das irgendwie in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Weiß ich nicht, ob mir das geglückt ist, werden wir am Ende sehen. Wir beginnen einfach mal mit Dynamite und damit dem Eröffnungssegment. Da kam nämlich Kenny Omega und Will Ospreay heraus. Ospreay hat dann auch das Bündnis zu Omega gesucht, der dann aber auf die vergangenen Taten und Matches verwiesen hat und dann das Angebot ablehnt. Callis kam daraufhin hinaus, die beiden Faces gehen sofort auf ihn. Die Don Callis Family kommt dann aber hinzu, kann die Überzahl nutzen. Es gibt einen Brawl, der gefühlt durch den Merchandise-Bereich einmal durchgeht. Zu zweit können dann aber Ospreay und Omega die Heels ja auf die Stage vertreiben. Daraufhin klettern die beiden halt dann da nochmal die Säule oder Konstruktion, nenne ich es jetzt einfach mal hoch. Omega hat ein Mikrofon, hat seine Meinung geändert und ja, bildet dann jetzt mit Ospreay ein Team. Wir bekommen das zweite offizielle Match für Grand Slam in Australien, nämlich Will Ospreay und Kenny Omega gegen Takeshita und Kyle Fletcher. Ich muss sagen, den Spot am Ende fand ich sehr cool, als die beiden an der Konstruktion dann irgendwie oben standen. Das fand ich eigentlich war ein sehr, sehr cooles Bild. Wobei das Einzige, was mir da so ein bisschen negativ an dem Segment aufgefallen ist, dass Omega wirklich ein bisschen leicht zu überzeugen war jetzt im Nachhinein. Also es hat 10 Minuten und einen Backstage-Brawl gebraucht. Wie hast du es gesehen? Ja, also so Nachtigall, ich höre dir trapsen. Also es war schon sehr eindeutig, was sie da versuchen. Sie versuchen ja, die sehr kurze Zeit, die sie für den Turn, also den hin zur Freundschaftsturn, ja, sie haben es ziemlich abgekürzt. Aber ich finde, die haben es gar nicht so doof gemacht. Also ich meine, Omega ist ja auch kein Idiot. Und wenn sie das jetzt weiter spinnen, dass es zwischen den beiden jetzt nicht plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass Omega das mehr so als Zweckgemeinschaft betrachtet, weil er eingesehen hat, dass er gegen Callis nicht alleine durchkommt, dann finde ich es cool. Wenn die jetzt auf einmal wirklich Friede, Freude, Eierkuchen machen, dann war das zu kurz. Ja, finde ich, ist ein guter Punkt, weil den Gedanken hatte ich jetzt auch schon, weil Grand Slam ist ja, wenn ich es gerade nicht im Kopf habe, am 14. Februar, glaube ich, also in 3 Wochen ungefähr. Mhm. Und für mich war jetzt auch so die Tatsache, dass sie es relativ kurz gehalten haben, jetzt bei Dynamite vielleicht ein positives Zeichen, dass da jetzt irgendwie noch in den nächsten 2-3 Wochen halt irgendwas Cooles kommt, womit man das halt irgendwie noch weiter aufbereitet, dass, wie du jetzt gesagt hast, nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass man halt da auch einfach trotzdem noch irgendwie miteinander, also damit spielen kann, dass die beiden jetzt nicht Best Friends sind und da halt alles perfekt läuft, dass man sich einfach einen Plan gemacht hat, was jetzt die nächsten 2-3 Wochen kommt und nicht halt nur jetzt irgendwelche Singles-Matches dahin und, keine Ahnung, sonstige Einspieler und nichtssagende Backstage-Promos, also dass man einfach einen Plan hat für die nächsten Wochen, dass man das halt jetzt ein bisschen schneller halten musste. Darauf hoffe ich. Weil sonst hätte ich jetzt auch ein bisschen, weil sonst hätte man ja auch sagen können, man zieht es jetzt einfach noch 2 Wochen und erst in 2 Wochen bekommen wir dann den Punkt, dass sie als Team agieren und dann die Match-Ankündigung. Ja, man hätte das ja mit Matches durchaus ein bisschen strecken können. Aber ja, ich denke, wenn der Plan jetzt ist, sie so schnell wie möglich dann irgendwie zusammenzupacken und dann auf Grand Slam, übrigens 15. Februar. Entschuldigung. Macht ja nichts. Ich hatte es jetzt auch nicht im Kopf, ich muss auch nachgucken. Dann, versteht man es schon irgendwie. Aber es ist komisch, dass AEW manchmal einfach die schneckenartigste Erzählweise hat. Ich sage nur Death Riders. Und dann auf einmal Holter die Polter alles zusammentackert. Also es ist manchmal ein bisschen, der Kontrast ist sehr groß. Aber Stand jetzt gehen wir mal beide davon aus, dass Omega und Ospreay das dann gewinnen werden, oder? Das nächste Match jetzt. Also ja, jetzt das Match für Grand Slam, das Tag Team Match. Ja. Das Angekündigte. Denke. Frage oder? Ist halt, ja, die Frage ist halt, wie gehst du danach hin, genau. Ospreay gegen Kenny geht ja auch nicht. Wobei, ich fände es eigentlich immer ganz gut, 2 Faces gegeneinander zu hauen. Warum nicht, wenn die Missverständnisse haben? Vor allem, beide müssen ja dann ja auch nicht als lupenreine Faces agieren, sondern können ja trotzdem noch ihre Ecken und Kanten theoretisch haben. Andererseits brauchen wir doch eigentlich noch das dritte Match zwischen Ospreay und Fletcher irgendwann. Naja, das wird wohl die kommenden Shows, spätestens Grand Slam, dann zeigen. Apropos Übergangsmatche für Dynamite nächste Woche bekommen wir jetzt zumindest schon mal Will Ospreay gegen Brian Cage in einem Singles-Match. Ich hoffe, es bleibt nicht nur dabei, sondern dass wir noch irgendwelchen anderen Input bekommen. Aber das ist zumindest schon mal eine Ankündigung für Dynamite. Erstmal weitergehen oder hast du gerade dazu noch was im Köcher? Nö. Okay, dann kommen wir direkt auch zum ersten Match von Dynamite, nämlich AEW World Tag Team Championship. Und wir haben sofort auch einen Titelwechsel bekommen. Das Hurt Syndicate gewinnt gegen Private Party und wird damit zu den neuen Tag Team Champions. Finde ich relativ dominanter Sieg. Ich habe es auch eben gerade nochmal nachgeschaut. Sieg unter 10 Minuten für ein Titelmatch relativ kurz. Ich fand auch besonders die letzten 1-2 Minuten gingen gefühlt fast ausschließlich ans Hurt Syndicate. Also es hatte für mich nicht so krasse Titelmatch- und Titelwechsel-Vibes, weil am Ende wirkt es gar nicht so super spannend. Aber am Ende ist halt das eingetroffen, was du und David ja auch letzte Woche so ein bisschen erhofft habt, nämlich der Titelwechsel. Wie hast du das Match wahrgenommen und wie, vielleicht auch fast erst noch, also nicht, dass deine Meinung zum Match unspannend wäre, aber vielleicht noch spannender, wie geht's jetzt damit weiter? Wer könnte die nächsten Contender oder so sein? Weil bislang ist ja noch keiner in der Schlange. Ja, also mein Match an sich hat mich jetzt auch nicht so krass interessiert einfach. Also es hat mich interessiert im Sinne, ich fang nochmal an. Ich komm nochmal rein. Die Position in der Show hat mich verwundert. Deswegen dachte ich eigentlich, dann werden halt Private Party wieder gewinnen, weil ich dachte, wenn sie einen Titelwechsel machen, dann wird es doch bestimmt der Main Event, ne? Dachte ich auch. Sind die Tag-Team-Titel wirklich so runtergerockt? Anscheinend, hier haben wir die Antwort. Hoffen wir, dass Hurt Syndicate die irgendwie wieder overbringen, rüberbringen. Deswegen war ich auch überhaupt nicht interessiert am Match, weil ich dachte, oh, Private Party gewinnen sowieso. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich hingeguckt. Dann irgendwie gehen Ella so, ja. Und dann haben dann Benjamin und Lashley haben ja, war das Quen mit den Suplexes? Ja, auf jeden Fall dann der Spear. Und dann war ich so, was? Weil normal habe ich mal zurückgespult und nochmal geguckt. Habe ich ehrlich gesagt auch, weil ich habe die letzten 30 Sekunden auch nicht so konzentriert mitbekommen. Und das muss ich mir auch nochmal anschauen. Ich habe die 9 Minuten nicht konzentriert geguckt und dann die 15 Sekunden wieder. Es ist ein bisschen schade, aber ich war halt wirklich, weil ich halt Private Party als Champion auch so langweilig finde, weil sie einfach, die wurden auch nicht spannend gemacht. Nicht, dass sie es per se nicht wären, aber ach, na gut. Die nächsten Gegner. Ja, es ist schwierig. Warum nicht so jemand wie Samoa Joe und Hook oder sowas? Ja, möglich. Auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall spannender. Da könnte man auf jeden Fall ein bisschen was aufbauen. Ja, ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, weil die Tag-Team-Szene ist ja bekanntlich nicht so wahnsinnig breit aufgestellt. Na, besonders eigentlich schon, Face-Tag-Teams. Aber sie ist gerade nicht. Ja, Face, ja. Also, wenn wir jetzt gerade immer noch davon ausgehen, dass die Bucks halt gerade nicht anwesend sind und halt jetzt Acclaimed sich dann erstmal getrennt hat, dann haben wir ja wirklich an aufgebauten Teams, also die wirklich halt, also jetzt im Gegensatz vielleicht zu Samoa Joe und Hook, dann auch wirklich schon länger zusammen sind, vielleicht noch FTR oder Outrunners und sonst. Fühlt ja eher nur so Stables Richtung Learning Tree, weil ansonsten bin ich gerade schon so ein bisschen am Ende mit meinem Latein an wirklich aufgebauten Gegnern, die naja, vielleicht auch. Boah, das ist das Problem. Also ich meine, man kann ja Outrunners oder so kannst du da trotzdem gegenstellen, ne? Ich hoffe halt nicht, dass die Outrunners die ersten Gegner werden, weil wenn es die ersten Gegner werden, dann werden sie definitiv nicht gewinnen und die Outrunners sind halt gerade so over und beliebt und unterhaltsam, dass es bei denen ja schon fast auch drüber nachdenken könnte, dass das ja auch die nächsten Champions dann wieder werden könnten. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die beiden jetzt ein bisschen länger den Titel haben, weil irgendwie müssen wir den noch wieder overkriegen. Ja, es zeigt halt auch vor allem, dass ich glaube, bei Private Party auch so ein bisschen das grundsätzliche Problem war, dass Private Party vor dem Titelgewinn nicht genug aufgebaut war und vielleicht auch nicht over genug war, dass sie einfach einen schwierigen Start hatten, weil obwohl die Champions waren, okay, einerseits hatten sie natürlich auch nicht wirklich das gute Material bekommen an Storylines, aber auch andererseits hatte ich auch nicht das Gefühl, dass sich irgendwie, keine Ahnung, großen Hype oder so drum gebildet hat oder dass sich die Leute dafür groß irgendwie interessiert hätten. Also ich fand es von Anfang an dann relativ schleppend und ich glaube, wenn man vorher sie ein bisschen besser in diese Position gebracht hätte, dann wäre vielleicht auch diese ganze Regentschaft besser geworden und sie wäre jetzt vielleicht nicht Ende Januar schon wieder vorbei gewesen. Ja, das Hauptproblem war auch, also sie hatten ja schon Momentum. Also ich finde, der Titelwechsel beziehungsweise der Aufbau dafür, der sehr kurze Aufbau dafür, war ja eigentlich gut. Also ich war ja eigentlich so, wow, das war irgendwie, ich stand wirklich für eine Show lang, stand ich in der Private Party und dann waren's weg. Also das sorry. Ist eine Show mehr als ich. ja. Die haben ja keine Präsentation, keine Feier, nichts hinterher bekommen. Das war so, yay, Private Party haben gewonnen. Okay, next. Und dann waren sie nicht mehr da. Also gefühlt, ich erinnere mich an den gesamten Title Reign überhaupt nicht. Wer waren noch mal die Gegner? Hat die irgendwelche Promos? Die hatten doch noch, war das bei Collision oder so, gegen Topfly? Mhm. Glaube ich, eine Verteidigung gehabt. Und dann kam ja auch schon ungefähr das Segment, wo sie da irgendwie gefeiert haben. Hurt Syndicate kam dazu, vor 2 Wochen war das, glaube ich. Und jetzt das Match-Titelwechsel. Also ich glaube, abgesehen von, ich meine, es war Topflight, war nicht so wirklich was anderes mehr da. Aber sie haben es ja auch beispielsweise nicht mal auf die Matchcard von World's End geschafft. Ja. Also das war ja schon das erste Zeichen von, okay, das läuft hier gerade nicht so ganz wie gewollt alles. Ja. Und ansonsten kann ich mich an nichts anderes so wirklich erinnern. Also ich weiß, dass es noch... Sie waren auch in Matches mit anderen dann, aber wirklich Titelverteidigung, so viele gab es nicht. Ich versuche es gerade mal kurz noch live nachzuschauen, ob wir irgendwas Großes vergessen haben. Was Großes nicht, ne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Boah, es gab bei Full Gear, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, das 4-Way Tag Team Match gegen Kings of the Black Throne, Acclaimed und Outrunners. Also das hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Stimmt, das war aber auch so völlig uninteressant. Ja, und sonst. Es war so High Private Party. Es war gegen Action Andretti und Leo Rush. Und sonst halt hauptsächlich eigentlich nur Six-Man Tag Team Matches oder ähnliches. Naja, gut. Also. Erfolgreicher Title Reign. Ja, sehr erfolgreich. Ich glaube, das Kapitel können wir erstmal schließen. Ich meine, die sind jetzt ja auch nicht so wahnsinnig alt und im Wrestling kann es immer schnell gehen. Also falls man die jetzt einigermaßen rehabilitiert und nicht sofort fallen lässt, dann können die ja auch innerhalb von wenigen Monaten ja auch wieder zurückkommen oder in einem Jahr und dann nochmal auf den Titel gehen. Glaubst du es? Dieses Jahr glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber so langfristig gedacht möglich. Also... Wie gesagt, wir haben halt nicht, also stand jetzt nicht so wahnsinnig viele gestandene Tech-Teams, dass da vielleicht sich irgendwann nochmal die Möglichkeit ergibt, würde ich nicht komplett ausschließen. Wie gesagt, manchmal ist es ja nur eine gute Promo, ein guter Spot, um wieder over zu gehen und auf einmal ist man da wieder schnell in der Pole-Position. Ich würde es jetzt nicht für 2025 predikten. Ob es jetzt die letzte Regentschaft von Private Party bei AEW war, würde ich glaube ich aber auch noch nicht unterschreiben. Okay. Also mit dieser sehr vagen und nichtssagenden Aussage ziehe ich mich zurück. Ja. Keine Ahnung. Es ist aber auch ehrlich gesagt so, dass es mich nicht so richtig interessiert. Ist ein bisschen traurig, aber das war's für mich erstmal. Ja, also besonders in den letzten 2 Monaten hat es gefühlt kaum nennenswertes um die Tag-Team-Titel, kaum nennenswertes um die Trios-Titel. Positiv bleiben, es kann gefühlt gerade nur bergauf gehen. Hurt Syndicate macht bislang sehr viel Spaß. 1-2 gute Gegner, 1-2 gute Matches und wir haben wieder eine ganz gute Regentschaft, einen prestigeträchtigen Tag-Team-Titel und dann sieht vielleicht bald schon alles wieder sehr, sehr viel besser aus. Übergang zu Jeff Jarrett und MJF. Aber das meintest du jetzt nicht, dann sieht es besser aus, oder? Das war nicht der Übergang. Nee, Dinge, die vielleicht nicht gut aussehen. Jeff Jarrett und MJF. Also bei Dynamite hatten beide jetzt eine separate Promo voneinander. Beide haben In-Ring-Time, also eine In-Ring-Promo bekommen, nichts Aufgezeichnetes. Aber beide haben auch irgendwie gefühlt nicht so wirklich Neues irgendwie gesagt. Jarrett wurde dann von Claudio Castagnoli unterbrochen, beziehungsweise auch attackiert. Der dann gesagt hat, dass man ihm erst an ihm vorbei müsse, um an Moxley zu kommen, sodass wir dann nächste Woche jetzt ein Match zwischen Jeff Jarrett und Claudio Castagnoli bekommen und sollte Double J gewinnen, bekommt er ein Titelmatch. Ich fasse gerade kurz noch MJF mit in einem zusammen. Bei MJF Wurde auch nicht so viel Neues gesagt. Bei mir war da eher das Highlight, dass einfach super random ein Typ im Ring stand, ohne dass es vorher irgendwie eine Match-Grafik gab, der dann irgendwie rausgeschickt wurde. Aber das fand ich irgendwie wieder lustig. Also ich war auch verwirrt und das, wie gesagt, das war auch mein Highlight von diesen beiden Segmenten. Also es wurde ja gefühlt nichts gesagt, außer diese Match-Ankündigung für nächste Woche zwischen Jarrett und Castagnoli. Von daher, also ich will jetzt nicht zu negativ klingen, aber hast du da irgendwie was positiver von wahrgenommen? Nee, also ich meine, irgendwie gibt es mir ganz klein bisschen, gibt mir das einen Kick, weil, also ich habe alles vermutet, aber nicht, dass ich 2025 Jeff Jarrett gegen MJF sehe. Also den Überraschungsmoment hatten sie auf ihrer Seite, blöderweise ist jetzt nach dem Überraschungsmoment nichts gekommen. Ja, die hatten jetzt auch einfach 3 Wochen, glaube ich, in Folge In-Ring-Promo-Zeit bekommen. Also, keine Ahnung, Jeff Jarrett in allen Ehren, aber weiß ich nicht, ob das zwingend notwendig ist. Und vor allem jetzt auf die Dynamite-Ausgabe gesprochen. Also, die haben jetzt beide separat eine Promo bekommen. Bei beiden ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Das hätte man alles irgendwie durch Einspieler oder Backstage-Segmente machen können. Und dann haben wir halt währenddessen bei Dynamite, kommen wir eigentlich später noch zu, aber dann Leute wie Mercedes Moné und Harley Cameron, die irgendwie halt dann in einem Backstage-Segment versucht haben, jetzt schon mal ein Match für Grand Slam aufzubauen. Also warum hätte man denen nicht beispielsweise ein In-Ring-Segment geben können? Wenn Mercedes Moné dann eine Titelfeier hat, dass sie jetzt halt 4 Gürtel hat und wird von Harley Cameron unterbrochen, bla bla bla bla bla, und es baut sich halt genauso auf wie in dem Backstage-Segment. Warum muss man da jetzt 3 Wochen in Folge denen wieder was geben, was, also ich fand es wirklich relativ langweilig, beide Segmente. Ja. Also, ja. Ich finde auch, dass das AW gerade so ein bisschen ein Fokusproblem hat, ne? Man fokussiert sich auf die Stars, aber das Problem ist, wenn die Stars halt gerade nichts Spannendes zu tun haben, dann sollte man sich gegebenenfalls doch nicht so drauf fokussieren. Ich sag nur Jericho. Ja, und auch das, was ich ja schon anfangs gesagt hatte vom Podcast, wir sind halt auch immer noch 3 Wochen von Grand Slam entfernt, noch keine Ahnung, wie viele Wochen von Revolution, das müssten ja irgendwie, keine Ahnung, 6, 7 Wochen oder so noch sein. Und Ich frage mich, auf was das da jetzt genau hinauslaufen soll zwischen Jarrett und MJF, weil die müssen ja irgendwie ein nennenswertes Match bekommen. Dann ist ja halt die Frage, ob die das jetzt bei Grand Slam bekommen oder ob sich das vielleicht noch bis Revolution irgendwann zieht. Also, ich weiß ich nicht. Das hätte für mich erstens alles schneller gehen können und zweitens auch nicht so, also es muss für mich nicht so präsent in den Shows sein. Ja. Unterschreibe ich so. Ja. Ja. Das ist gerade schwierig überhaupt. Also, dieses, ich weiß nicht, irgendwas wollte ich gerade sagen, es ist weg. Ich muss sagen, mein absoluter Lowlight von Dynamite waren MJF, Jeff Jarrett und ehrlich gesagt, Death Riders sind relativ häufig mal ein Lowlight, weil das gerade alles so, weil sich das so zieht. Aber auch Hangman Page und Christopher Daniels, das ist auch so eine Storyline. Also irgendwie, weiß ich nicht, diese Dynamite hatte so ein paar Sachen, die mich einfach haben am Kopf kratzen lassen. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass gerade irgendwie auf ein Pay-Per-View gewartet wird, um halt irgendwie da so ein bisschen Tempo reinzubekommen. Und du kannst nicht so ein hohes Tempo gehen, weil der Pay-Per-View einfach noch zu weit weg ist. Also ich kam mir halt vor, keine Ahnung, jetzt vielleicht ein wilder Vergleich, wie auf so einer Kreuzfahrt, und diese Dynamite-Ausgabe war halt jetzt so der Tag, was halt so ein reiner Seetag war. Also wo du nicht an Land warst, sondern wo du einfach die ganze Zeit nur endloses Blau vor dir hattest. Und so hat sich diese Dynamite angefühlt, dass du halt einfach nur, gut, alles um mich herum ist halt Wasser. Ja, warum fokussieren sie sich dann nicht mehr auf eine Sache? Ich meine, das wäre doch jetzt gerade die Zeit, um wirklich mal so 30, 40, 50 Minuten Matches rauszuholen. Super gerne, also. Weil die keine Story unbedingt nur erzählen, sondern die einfach nur da sind, um die Fans ein bisschen zu befriedigen. Weil es gibt ja einige Match-Ups, die wir noch nicht hatten, die wir gerne sehen würden, die diese Zeit definitiv kriegen sollten. Und vor Pay-Per-Views muss man mehr Leute in die Shows reinquetschen. Wenn man jetzt die Zeit hat, dann kann man doch gerade jetzt das machen. Oder irgendwelche coolen Interviewsegmente, die länger gehen. Warum jetzt nicht die Formate nehmen, für die man eigentlich vom Pay-Per-View keine Zeit hat? Ja, oder keine Ahnung, ein paar Mid-Card-Storylines, um einer der 10.000 Mid-Card-Titel vielleicht ein bisschen präsenter erzählen, die halt dann vor den sehr entscheidenden Ausgaben, vor den Pay-Per-Views vielleicht dann eher ein bisschen untergehen, weil es natürlich dann wieder um die größeren Sachen geht. Also, wie gesagt, um bei dem Beispiel zu bleiben, die beiden Segmente hätte für mich gereicht, wenn das insgesamt so ein 1-Minuten-Backstage-Interview-Segment irgendwie gewesen wäre, woraus sich halt dieses Match dann für nächste Woche ergibt und die, keine Ahnung, wie viel das da noch übrig sind, 10 Minuten hätte man dann, was weiß ich, TNT-Title Präsenter halten können. Continental ist ja immer noch Okada und International ist gerade. Es tut mir sehr leid, wer ist gerade International Champion? Warte mal. Das hier. Nee, der ist TNT. Nee, der ist. Ach, shit, ja, warte mal. Ist noch Takeshita? Stimmt. Stimmt, Takeshita. Oh Gott. Ja, okay. Ja, siehste. Also. Also zwei der drei Midcard-Titel sind nicht vorgekommen und dafür haben wir halt unseren Anführungszeichen großen Storylines, halt, aber es gibt doch einfach zu viele so langsam ziehen. Ja, es gibt einfach zu viele Midcard-Titel, die verwechselt man aber auch komplett untereinander. Also es ist schon. Ja. Einer sollte wirklich raus, sorry. Ja. Oder keine Ahnung, ein Gimmick bekommen, ein, was weiß ich was, besonderer Titel, einen unter 30-jährigen Titel, der für nee, immer noch, wieso nicht den International Title nur außerhalb von AEW verteidigen? Ja. Also wir kommen hier okay. Auf alte Gesprächsthemen. Ich glaube, ja, da plädieren wir schon seit 1, 2, 3, 4 Jahren oder so. Aber manchmal macht im Kreisdrehen auch Spaß. Ja, wir werden auch mit Sicherheit irgendwann wieder zu den Themen kommen. Ich nutze das jetzt mal irgendwie als Übergang, weil der Typ, der da im Ring stand und von MJF verscheucht wurde, dann ein Gegner war für Hangman. Und Hangman, ja, jetzt erstmal noch im Übergang zu Collision. Denkt euch dazu mal irgendwas. Jedenfalls bei Collision gab es halt ein Match zwischen Hangman und Christopher Daniels. Texas Deathmatch. Hat relativ viel Zeit bekommen. Auch da dachte ich, beziehungsweise habe ich gehofft, dass es das Main Event wird. Ich meine, war ein Texas Deathmatch relativ brutal. Gab Blut, Stühle, Stacheldraht, eigentlich halt alles drin, was halt man irgendwie groß erwarten konnte. Match hat mir wirklich gut gefallen. Also trotz der Länge wurde Hangman wirklich sehr gut, sehr dominant dargestellt, was natürlich auch gegen Christopher Daniels halt gemacht werden muss. Und das, ja, vielleicht die größte Nachricht dahinter war halt eigentlich, dass das jetzt praktisch das Karriereende von Christopher Daniels war, der das auch bei Dynamite nochmal verkündet hat. Nach dem Match von Hangman gegen den Jobber, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, das tut mir an der Stelle sehr leid. Daniels hat es danach auch nochmal auf Twitter und, glaube ich, Instagram geschrieben. Also das ist dann, glaube ich, wirklich ein sehr offizielles Karriereende und nicht nur ein Storyline-Segment. Aber auch da interessant, es wirkte so, als wenn das Karriereende von Daniels und die Worte, die er halt dann zu Hangman ausgesprochen hat, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben könnte. Ich habe jetzt relativ viel diese Storyline gerade zusammengefasst, ohne dich irgendwie zu Wort kommen zu lassen. Deswegen bitte pick dir das raus davon, worüber du irgendwas sagen möchtest. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich ich finde es immer ganz komisch, wenn eine Fehde mit einem Hardcore-Match anfängt, weil eigentlich sollte das das Finale einer Fehde sein. Deswegen dachte ich mir, okay, das hat jetzt irgendwie einen coolen Sinn und Zweck, weil Hangman ist ja gerade in so einer Spirale des Verrücktseins. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und auch, ich muss sagen, Hangman hat das aber super geschauspielert. Also Christopher dann gesagt hat, so von wegen so, genau, ich werde jetzt nie wieder wresteln. Und dann sein Gesichtsausdruck, wie der sich von völlig hassverzerrt dann in relativ sanft entwickelt hat, das sah wahnsinnig gut. Ich war sehr gefesselt von ihm. Aber das liegt daran, weil Hangman gut ist und nicht, weil die Story gut ist. Und ich mag eigentlich auch Christopher Daniels und ich finde das sehr schade, dass er jetzt aufhört. Und ich verstehe auch, dass er irgendwie noch ein cooles Match haben wollte. Aber irgendwie war das so ein bisschen so dieser plötzliche Angriff, dann dieses quasi überzogene Match und dann dieses, okay, ciao. Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich fand es auch irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts kommt, weiß ich nicht, das war irgendwie auf einer ganz komischen Weise auch irgendwie so eine Jeff Jarrett-Parallele, weil auch da kam da jetzt alles ein bisschen aus dem Nichts. Christopher Daniels, der auch gefühlt in den letzten Jahren eh kaum noch bei AEW aufgetreten ist und ich glaube nur so vereinzelt ein paar Ring of Honor-Matches hatte, wird jetzt nochmal präsent, erst durch die EVP-Rolle, dann mit Hangman. hört jetzt auf, Hangman sucht sich gefühlt gerade Schlachtfeld nach Schlachtfeld, also springt von Storyline zu Storyline, hat immer irgendwie einen Hassgegner, sei es Swerve, Jay White oder jetzt vielleicht nicht Hassgegner, aber halt Christopher Daniels. Dafür, dass es jetzt ja Daniels aufgehört hat, da wird es kein weiteres Match mehr geben, dementsprechend Storyline schwierig fortzuführen und Hangman braucht jetzt gefühlt wieder das nächste Schlachtfeld. Also, ja, wobei, das finde ich jetzt bei ihm eigentlich gar nicht so dramatisch, weil es ja, jetzt so, der hat so einen bekloppten Charakter, kannst du eigentlich alles machen, hast du ja gerade gesehen. Also werde ich einfach vergessen, dass das da war. Dementsprechend finde ich das gar nicht so schlimm. Und wenn er gerade nichts zu tun hat, ihn einfach ein bisschen durch die Reihe des Rosters zu jagen, finde ich das gar nicht schlecht. Aber dann bitte doch mit, also das war sehr antiklimaktisch. Also da hätten sie eine Show vorher mehr Zeit zum Hassaufbauen geben können und hinterher vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, bei AEW fehlt mir manchmal der Pathos, den WWE manchmal zu viel hat. Ja. Oder? Also dieses irgendwas mit catchy Musik hinterlegen, das, weiß ich nicht, kennst du diese Videos, die einfach total banal sind im Internet, irgendwie, keine Ahnung, ein Hund läuft über eine Wiese und dann hinterlegst du das so mit der epischsten Danny Elfman-Musik und dann kommt das, wird es zu einem epischen Video, wo da einfach nur ein verdammter Hund über die Wiese rennt. Es gibt so manche Tiere, die haben gefühlt genau die Stimmung gerade, wie die Musik, die unterlegt ist und, keine Ahnung, ein Nilpferd, ein Nilpferd-Video mit trauriger Musik ist ein trauriges Nilpferd, aber ein Nilpferd mit einer dramatischen Musik ist so ein cooles Nilpferd. Genau, und das könnten EW machen. Ich bin für mehr traurige Nilpferde. Guter Folgentitel für diesen Podcast. Ich hätte jetzt gerne eine Überleitung zu deinem nächsten Thema. Ich war ein trauriges Nilpferd beim 12-Man-Tag-Team-Match im Main-Event von Collision. Nee, also kommen wir zurück zu den potenziellen Herausforderern von Jon Moxley. Wie gesagt, um das jetzt ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten, bei Collision hatten wir halt im Main-Event 12-Man-Tag-Team-Match. Also ich finde schon 8-Man-Tag-Team-Matches furchtbar und beim 12-Man-Tag-Team-Match, da war ich wirklich... Ich war nicht jetzt irgendwie außer mir, ich war einfach gelangweilt, weil ich wusste, ich muss jetzt mir dieses Main-Event noch irgendwie geben und fairerweise, ich habe ein bisschen vorgespult, weil ich bin wirklich kein Fan von Multi-Tech-Matches, wobei, anders, viele Tech-Teams mag ich, ein riesiges Tech-Team, also halt jetzt in dem Fall 6 gegen 6 mag ich überhaupt nicht, jedenfalls Powerhouse Hobbs, Rated FTR, Outrunners gewinnen gegen Death Riders und den Learning Tree. Was aber da vielleicht ganz interessant war, ist, dass es praktisch so eine Art Wechsel der Storylines war, weil jetzt bekommen wir Hobbs gegen Learning Tree und Cope geht halt zurück gegen Mox, der ja vorher mit FTR gegen den Learning Tree war. Bei Dynamite hatten wir dann auch wieder das Main Event Cope gegen Pac. Das Match ging, glaube ich, fast 20 Minuten. Mir persönlich war auch das ein bisschen zu lang. Wer jetzt aber wohl der nächste Herausforderer dann werden dürfte. Nach dem Match gab es noch einen Brawl, Jay White kam da auch noch zur Hilfe, also noch ein weiterer Name, der theoretisch noch ein Singles-Match gegen Moxley bekommen könnte, auch wenn das in dem Fall nicht viel genutzt hat. Also trotzdem waren wieder die Death Riders diejenigen, die triumphierend über den Faces standen. Bevor wir zu Hobbs und Learning Tree kommen, können wir vielleicht erstmal noch bei Mox, Death Riders und allen möglichen Kontrahenten bleiben. Ich war von beiden Matches nicht begeistert, du hast es ja auch eben auch schon gesagt, da ist sehr wenig Fortschritt gerade irgendwie der Gesamtstoryline drin, von daher, der Main-Title tangiert mich gerade in den Shows relativ wenig. Bei Grand Slam werden wir auf jeden Fall ja irgendeine Form von Titelmatch bekommen, da wahrscheinlich erstmal Cope und dann Jay White oder Jeff Jarrett oder Kata, was ist der Plan? Ja, aber eigentlich müssen sie doch Jay White in Australien bringen, oder? Eigentlich ja, aber Cope wird dafür gerade sehr in die Position gebracht. Ja, ja. Ja, ich finde es auch, ich verstehe es nicht. Das Problem ist, ich verstehe die Death Riders einfach überhaupt nicht. Zum einen, Mox ist so vage, der sagt eigentlich nichts. Also ich meine, der kann wirklich sehr gut nichts sagen, das muss man ihm lassen, ne? Ist noch nicht, ist jetzt nicht unbedingt Keks-Promo-Niveau, aber Mox kann das auch, das wissen wir. Wenn er was zu sagen hat, wenn er was zu tun hat. Aber hier ist es irgendwie, als hätte ihm Tony Khan gesagt, hier schlag mal ein bisschen Zeit tot. Red mal irgendwas. Und Wir müssen Zeit überbrücken. Das ist halt. Und die ganze Fact, also ich meine, ich finde Marina Shafir klasse. Die ist perfekt in ihrer Rolle, oder? Ja. Die braucht nicht mehr. Das ist ausformuliert. Alles cool. Aber der Rest der Faction ist einfach nur, Claudio und Pac haben irgendwie nichts zu tun gefühlt. Und verlieren Pac dann gegen potenzielle Herausforderer. Ja. Und Jutta, der war so diese, wie sage ich denn dazu? So, Schlüsselfigur? Nee, er war so, ach, wird das deutsche Wort für conflicted? Der war zwischen den Stühlen. Ja. So. Und jetzt ist ihm eigentlich völlig egal, was er tut. Außerdem ist mir aufgefallen, dass sein Pony immer länger wird. Der wird zu Cosette, heißt es, ne? Der besteht nur noch aus Haaren. Ich fand er sah auch ein bisschen witzig aus bei dem einen, ich glaube, Dynamite-Einspieler oder ja. So. Wo er ja schon fast irgendwie wie so ein Anime-Charakter aussah, der eigentlich kaum noch etwas sehen dürfte. Doch, Cousin It, wenn ihr das nicht kennt, das ist gerade, dahin bewegt sich gerade wieder Jutas Frisur. Ja. Keine Ahnung. Ja, der verschwindet hinter seinen Haaren und der verschwindet genauso aus meiner Wahrnehmung. Also der ist ja gerade einfach nur, weiß ich nicht, ich fand das so cool, dass er noch so Gewissensbisse hat und von Box irgendwie an irgendwelchen Fäden manipuliert wird und man weiß nicht warum. Und ich hätte gerne eine coole Auflösung gehabt, aber jetzt ist er einfach nur Evil Henchman Nummer 3. Ja, wie gesagt, die Männer der Gruppierung, die nicht Moxley heißen, verlieren relativ viel. Also ich denke mal, dass, also entweder gewinnt Jeff Jarrett gegen Claudio Castagnoli oder wird von MJF im Match gescrewt. Ich glaube, das sind ja die beiden einzigen realistischen Outcomes, Situationen, die halt irgendwie passieren können. Und dann jetzt auf die ganzen Herausforderer gesprochen. Also wenn wir jetzt bei einem Jeff Jarrett sagen, er muss gegen Claudio Castagnoli gewinnen, um ein Titelmatch zu bekommen. Das war jetzt bei Cope nicht die Definition vom Match gegen Pac, aber eigentlich ist es ja dann mehr oder weniger das gleiche in Blau. Also eigentlich ist jetzt ja Cope ein potenzieller Herausforderer um den Titel. Es ist auch schon gesagt, Jay White als Neuseeländer, was für den durchschnittlichen US-Amerikaner das gleiche ist wie den Australier, eigentlich auch noch direkten möglichen Gegner, wodurch wir eigentlich wieder ein Four-Way-Match um den Titel bekommen könnten in Australien. Oder man teilt das irgendwie so auf, dass jetzt ein bis zwei Gegner kommen und dann halt für Revolution Anfang März wieder ein bis zwei Gegner bekommen. Aber ich weiß es nicht und langsam schlägt das halt bei mir auch wirklich in so eine Sache um von, ich weiß nicht, was abgeht, aber es ist vielleicht ganz spannend, nicht alle Antworten zu haben sofort. Und jetzt ist es halt eher so eine Sache von, ich weiß nicht, was abgeht und langsam geht es mir auf die Nerven, dass ich halt die ganze Zeit die Matches und Segmente sehe und einfach nicht weiß, was abgeht. Ja. Genauso geht mir das aber auch. Ich kann mir nur vorstellen, dass Jay White sagt, hey, hier, ich war zuerst da. Das könnte man natürlich machen, aber boah, ich brauche jetzt endlich mal, die Death Riders haben die ganze Zeit angedeutet, dass irgendwas größerer Plot da ist. Dann sollen sie das jetzt doch mal, dann sollen die jetzt mal den größeren Plot zeigen oder sagen, hey, hier, wir wollen einfach nur das System aufmischen. Damit bin ich auch einverstanden, aber dann warte ich nicht auf irgendeinen Reveal, der dann nie kommt. Ich bin immer noch dafür, dass Cope der eigentliche Drahtzieher ist und dass er und Mox da die Faction übernehmen und dann. Aber so sieht es einfach wieder danach aus, die Death Riders verschwinden einfach. Ja, Entschuldigung. Ja, die verschwinden irgendwie so ein bisschen in der Midcard, obwohl Mox halt nicht Midcard ist natürlich, aber die anderen halt. Ja, es ist halt einfach eine Sache von, dass wir jetzt 2024 dadurch auch ein bisschen gepeinigt waren, dass halt beispielsweise durch die Elite-Storyline auch deutlich wurde, dass es halt nicht immer diesen Langzeitplan anscheinend dahinter gibt, weil das ist ja auch komplett verpufft und ich meine, da befürchte ich jetzt auch irgendwie, dass es in eine ähnliche Richtung gehen könnte, dass es einfach keine richtige Auflösung hat. Aber also es wird halt gerade so viel angedeutet mit, gibt's einen Drahtzieher, was ist deren eigentlicher Plan? Mox hat jetzt auch bei Dynamite ja auch wieder in dieser einen Backstage-Promo gesagt, wir arbeiten halt dann irgendwie währenddessen an was Größerem, was ist in dem Koffer drin? Ist halt wirklich der Titel drin oder halt irgendwas anderes? Was weiß ich? Oder ein besonderer Titel, der irgendwas weiteres noch beinhaltet? Keine Ahnung. In die Richtung. Und dann ist halt die Frage, sind wir jetzt gerade halt in Lost Staffel 1, wo halt praktisch diese ganzen Mysterien sehr schlecht aufgearbeitet wurden? Oder zum Teil auch gar nicht? Oder sind wir halt in, keine Ahnung, Breaking Bad Staffel 1, die halt eine fantastische fünfte Staffel bekommen hat? Wo halt gefühlt alle Fragen mehr oder weniger beantwortet wurden. Und ich befürchte gerade, wir sind in Lost Staffel 1. Vielleicht Staffel 2. Weil Staffel 1 war gut. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Kannst nach der ersten aufhören. Ja, das war mein Problem. Ich wollte es immer sehen und habe es so weit aufgezögert, dass alle gesagt haben, die jetzt fangen bloß nicht erst an, das wird kacke. Und deswegen habe ich es nie gesehen. Ja, aber ich verstehe trotzdem, was du meinst und ich sehe das genauso. Also irgendwie muss da jetzt mal was rumkommen, weil es ist gerade echt schwierig zu sagen, das ist jetzt die coole Storyline, die AEW gerade hat. Weil die coole Storyline ist irgendwie gesplittet in ganz viele Storylines und wir verstehen sie nicht. Halt, ja. Hä? Also, wie gesagt, am Anfang wurden wir halt immer genug geködert mit potenziellen Fragen, was dahinter sein könnte. Und wir haben ja sogar schon gedacht, bei World's End wird irgendwas Großes revealed. Jetzt sind wir einen Monat später und sind halt noch am genau gleichen Punkt. Und langsam, weiß ich nicht, langsam lasse ich mich, was meine Spannung angeht, einfach nicht mehr ködern. Also, ich war von beiden Main Events jetzt in der Woche oder ja von Samstag und Mittwoch kein wirklicher Fan. Und beispielsweise, also ich habe heute Morgen noch Dynamite geguckt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass wir zwei aufnehmen. Und hätte ich gewusst, dass ich nicht Teil dieses Podcasts bin, hätte ich, glaube ich, im Main Event, als ich gesehen habe, da sind noch 20 Minuten, hätte ich, glaube ich, 15 davon vorgespult. So habe ich es mir jetzt ganz angesehen und ich war trotzdem nicht begeistert davon. Also an dem Punkt bin ich mittlerweile und ich hoffe, in den nächsten paar Wochen bin ich an einem anderen Punkt. Aber ich glaube so wirklich, Tempo kommt wahrscheinlich erst kurz vor Revolution dann erst rein. Und bis Grand Slam müssen wir halt irgendwie durchhalten. Tja, noch 3 Wochen. Na gut, vielleicht sehen wir es auch total negativ und es kommt jetzt noch irgendwas Cooles. Also ja, hoffe ich. Ist auch möglich, aber ich glaube nicht davor, dass was Cooles vor Grand Slam kommt. Ich auch nicht. Ich glaube, bis dahin kriegen wir noch ein paar Matches mit entweder Multiman oder halt irgendwelche Singles-Matches, die nicht Moxley beinhalten und dann ja, verteidigt Moxley in Australien. Ja. Gut, dann nehmen wir mal die andere Storyline, die in dem 12-Man-Tag-Team-Match ja praktisch vielleicht nicht gestartet ist, aber halt weitergeführt wurde. Learning Tree gegen Powerhouse Hobbs. Die haben jeweils einen Einspieler gehabt bei Dynamite, wo bei dem dem Einspieler vom Learning Tree war hauptsächlich Big Bill, der dann die Herausforderung ausgesprochen hat. Und wir bekommen halt dann bei Collision nächste Woche, was übrigens wieder eine Sonderausgabe ist, nämlich AEW Collision Homecoming. Weil es dann ja wieder im Daily's Place in Jacksonville ist. Bekommen wir einen Parking-Lot-Brawl zwischen Hobbs und Big Bill. Obwohl, das könnte cool werden. Das Match wird cool. Das glaube ich. Davon gehe ich auch aus. Habe ich die Hoffnung. Ich bin aber von den beteiligten Personen kein Riesenfan. Du magst Big Bill nicht? Ich finde ihn okay. Ist halt für mich ein Stable-Guy. Und ich glaube, er wird für mich nie mehr sein als ein Stable-Guy. Okay. Ich finde ihn ziemlich cool. Also ich denke nicht, dass er mehr als Mid-Kader sein wird. Aber ich hoffe schon, dass er ein Singles-Guy werden könnte. Weil ich finde, der ist das Spannendste am Learning Tree. Und das sagt schon was, wenn man bedenkt, dass Jericho eigentlich, also der ist ja gerade so einem richtigen Funk, aber früher war er das nicht. Und ja. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Er ist für mich die interessanteste Person im Learning Tree. Gut, ist jetzt auch nicht schwer. Wie heißt nochmal der andere Dude? Ja. Brian Keep. Ich weiß. Unser Bounty Hunter. Mein Lieblingsgimmick bei AEW. Ja. Der Bounty Hunter, der niemals ein Bounty jagt. Ne, vielleicht doch. Vielleicht ist es seine Lieblingsschokoriegelsorte. Der Schokoriegeljäger. Mhm. Gut, mit dem möchte ich keine Celebrations backen teilen. Der ist immer die Maßregel nicht weg. Gut. Hast du dazu noch was zu sagen? Oder schwieriger Übergang zu Mariah May und Toni Storm? Ich hätte doch einiges zu sagen, aber ich glaube, irgendwann müssen wir auch mal zu einem Punkt kommen. Ja, Mann. Okay, also ich habe vielleicht bei Schokolade ist süß. Passt auch nicht so ganz. Naja. Merci, dass es dich gibt. Ja, okay. Ja, Mariah May und Toni Storm erstmal. Also ich versuche jetzt erstmal die Frauen abzuklappern. Die zweieinhalb relevanten Storylines. Ja, Mariah May und Toni Storm ist erstmal gar nicht so viel passiert. Also bei Collision gab es ja das Interview von Toni Storm mit, ich glaube, Tony Schiavone war es. Der natürlich versucht hat, darauf hinzuweisen, dass die beiden natürlich schon ihre Vergangenheit hatten, wovon aber Toni Storm nichts hören wollte, weil es ist Toni Time. Bei Dynamite gab es dann eigentlich nur noch einen Einspieler, der so ein paar Sachen zusammengefasst hat und dann nochmal ein kurzes Interview, wobei es auch da eher mehr um Harley Cameron ging. Zu der kommen wir jetzt gleich noch, punkto Mercedes Moné. Ich meine, ihr habt relativ ausführlich, glaube ich, letztes Mal im Podcast drüber gesprochen und ich weiß nicht, was ich dazu groß Neues sagen soll. Es ist auch eigentlich nicht viel passiert, deswegen weiß ich nicht, ob du dazu jetzt noch irgendwie was hast. Also bei Collision wird es halt ein Face-to-Face-Segment zwischen den beiden geben. Ich glaube, das ist fast das Relevanteste aus der letzten Woche gewesen. Ja, schon. Vieles okay. Da jetzt nicht. Ja. Ja, dann gehen wir direkt mal weiter. Toni Storm, die, auch wenn es nicht, glaube ich, explizit genannt wurde, die, glaube ich, den Zuschauern so ein bisschen als Australierin verkauft werden sollte, obwohl sie ja nur Neuseeländerin ist. Harley Cameron ist aber Australierin, die auch noch auf die Matchcard möchte. Und als Mercedes Moné ein Backstage-Interview mit René Paquette hatte, was auch ein bisschen chaotisch wirkte, weil irgendwie waren da viele Ballons dafür, dass es dann nur ein Backstage-Interview war, kam Harley Cameron dazu in einem meiner Meinung nach fantastischen Backstage-Segment. Harley Cameron hat ihre Gitarre mitgebracht, ein schönes Lied gesungen und möchte gegen Mercedes Moné antreten, auch um den TBS-Title. Mercedes Moné fühlt sich geschmeichelt, möchte das Match aber nicht haben, weil sie sagte, das habe ich nicht nachgeschaut, aber ich glaube das einfach mal, Harley Cameron noch nie einen TV-Sieg bei AEW hatte? Also müsste man nochmal nachschauen, habe ich jetzt nicht getan, das tut mir leid. Das kann gut möglich sein. Fänd ich krass dafür, dass Harley Cameron dann doch in den letzten 12 Monaten relativ präsent war, insgesamt präsenter als viele andere Frauen. Ja, aber mit, aber nicht in Matches, sondern halt mit irgendwelchen Segmenten als, ja. Als beiläufiges. Ja, nee. Ich gehe mal davon aus, dass sich das jetzt in den nächsten 1-2 Wochen ändern dürfte. Also ich gehe mal davon aus, dass man das jetzt trotzdem gemacht hat, um halt dann das Match für Grand Slam aufzubauen. Ich denke mal, Harley Cameron wird dann jetzt irgendwie bei Collision Dynamite, ich glaube, es ist aber nichts angekündigt, irgendwie ein Match haben, sich den Sieg holen und dann die Legitimation durch einen Sieg haben, ein Titelmatch bei einem halben Pay-Per-View zu bekommen. Ja, recht. Ich habe es gerade einmal, es ist nur im Tag-Match. Das ist krass. Also, ja, wenn man drüber nachdenkt, klar, gibt das irgendwie Sinn, weil hat ja auch noch nicht viele Einzel tatsächlich. Also, beim Ring of Honor hat sie wohl, aber nee. Krass. Ja. Also, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich gehe mal fest davon aus, dass sie jetzt ihre 1-2 Siege bekommen wird und dann bekommen wir halt Mercedes Moné gegen die Lokalmatadorin. In Australien. Denke ich auch. Das wird bestimmt auch ein cooles Match. Also man muss wirklich sagen, dass Harley sich einfach auch gemacht hat. Und ich glaube, dass das bisschen, was ihr im Ring noch fehlt, dass Mercedes das, glaube ich, ganz gut auffangen kann. Die ist das ja gewöhnt, mit nicht ganz so erfahrenen Leuten auch mal in den Ring zu steigen. Und das kann die, glaube ich, ganz gut fangen. Ja, definitiv. Also ich habe es auch schon versucht, in den letzten Wochen im Podcast zu sagen, Harley Cameron ist auf jeden Fall eine, die selbst wenn sie nur so ein 30- oder 60-Sekunden-Segment bekommt, da wirklich immer das Beste rausholt. Ähnlich wie vielleicht eine Chelsea Green bei WWE. Vielleicht ist es ein ganz gutes Pendant. Wo ich auch hoffe, dass sie da auch weiterhin präsent bleibt, sich vielleicht in-ring noch ein bisschen verbessern kann und dann an sich eine perfekte Midcard-Champion es wäre, wenn der Titel halt nicht von Mercedes Moné gerade gehalten wird, weil das Match wird sehr sicher nicht gewinnen. Ja, nee, das auf gar keinen Fall. Aber ja, bei Harley, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich fände es echt geil, wenn sie nach Japan gehen würde. Ich glaube, das ist so jemand, die braucht ja im Gegensatz zu jemandem wie NRJ jetzt nicht unbedingt noch mehr Ausstrahlung und Promo-Power. Die braucht tatsächlich einfach nur ein bisschen, ja, Übung. mehr Erfahrung im Ring und ich glaube, dann könnte die auch das schon sehr weit bringen bei AEW. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ähnlich wie David absolut kein Japan-Experte, aber wenn ihr ja, das es geht ja nur darum, dass die da halt wirklich gut ausgebildet werden. Weil die da halt auch einfach eingesetzt werden. Die werden gegen Wrestlerinnen eingesetzt, die richtig, richtig gut sind. Ich meine, das hast du ja durchaus gesehen mit Mina Shirakawa und so weiter, dass die alle in den Ring wahnsinnig gut sind. Ja, da kann sie nur von lernen. Weil bei AEW ist halt wirklich das Problem, jetzt, wo ich gerade durchgescrollt habe, was für Matches sie so hatte, hatte sie gar nicht so viel. Also wird ein bisschen halt eben der Glück, dass sie bei Ring of Honor ganz gut eingesetzt wird anscheinend. Und auch sonst hat sie noch bei anderen Promotions was. Also sie ist schon sehr aktiv, aber also ich weiß mehr nicht, schadet nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Matchzeiten beispielsweise bei Ring of Honor sind. Ich meine, manchmal verfolge ich die Show ja durchs Berichtschreiben. Ja, sechs Minuten. Ich wollte gerade sagen, die 5-Minuten-Matches ja. Lernst du halt auch noch nicht so crazy viel, wie du vielleicht bei einem 10-15-Minuten-Match vielleicht mal drin haben könntest. Ja, ja, aber mehr als so 4 Matches hat sie auch nicht. 7 Matches hatte sie mal im Oktober. So 4 Matches, das ist halt in einem ganzen Monat, das ist halt auch nicht viel. Ja, vor allem, wenn man halt noch den Nachholbedarf hat. Ja. Gut, aber dann kommen wir von Harley Cameron mal zu Julia Hart, weil da hatten wir bei Collision noch ein Match, das hat Julia Hart gewonnen, logischerweise, weil Harley Cameron noch kein Match gewonnen. Julia Hart wiederum hat bei Dynamite gegen Jamie Hayter verloren, sodass es da jetzt 1-1 steht, das wird danach auch noch genannt. Was ich aber vielleicht fast am spannendsten an dem ganzen Ding fand, war, dass halt auch nach dem Match, ähnlich wie schon ein Buddy Matthews beispielsweise oder auch ein Brody King, danach von ihrer Gegnerin, jetzt in dem Fall natürlich Jamie Hayter, halt ein bisschen overgebracht wurde und vor allem auch so ein bisschen so face-mäßig. Also Jamie Hayter hat ihren Respekt ausgesprochen, hat dann erwähnt, dass Julia Hart ein Kämpfer hart hat. Also es wirkt bei allen dreien so, dass da halt so ein Face-Turn dann auch der Gruppierung irgendwie eingeleitet wird. Oder ist dir das nicht so aufgefallen? Aber ich finde das relativ deutlich. Ja, schon. Also auf jeden Fall werden sie von Leuten, die sie besiegt haben, plötzlich angehimmelt. Von Leuten, also ich meine, du weißt, was ich meine. Also Jamie hat Julia, und das war ja bei den anderen genauso. Das fand ich irgendwie bisschen komisch, aber ja, wirkt so, aber ich finde Julia Hart eigentlich als Heel besser. Ich hoffe, sie bleibt Heel. Vielleicht wird es noch, wird der Charakter dadurch ein bisschen mehr ausgearbeitet, weil ich finde sie als Gegenspieler, finde ich fand das Match großartig. Ich finde, die könnten noch so ein richtig Main Event haben, Rubber Match, fände ich mega. Und vor allem, weil es Jamie Hayter dann hoffentlich auch hilft, weil Jamie Hayter war so das Starface bevor ihrer Verletzung. Oder das war, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, jetzt so, das ist jetzt, sie ist noch einen Schritt von der Spitze entfernt. Und das ist sie jetzt definitiv nicht mehr. Jetzt ist sie eher so unten am Hang und keiner weiß noch genau, wie das Geröll aussah. So, ja. Da fehlt einfach jetzt ein bisschen was. Und das könnte man über Julia als Gegenspielerin, glaube ich, ganz gut machen. Wenn man mit dem nächsten Match dann halt noch wartet. Ich finde, das könnte man durchaus bis zum Pay-Per-View dann ziehen. Ja, fände ich gar nicht so schlecht. Also jetzt ist halt generell erstmal die Frage, was mit der neuen, schrägstrich alten Gruppierung vom House of Black dann mit passiert. Hatten die nicht schon versucht, irgendwie Rechte oder so zu sichern an dem Namen? Ja, die Hounds of Hell oder Hellhounds. Ja. Ich glaube, beide Rechte haben sie sogar gesichert. Also, weil das klingt jetzt nicht so nach Face. Nee, nicht ganz. Außer die meinen das deutsche Hell. Ui. Bei Dynamite haben die drei auch noch einen Spieler bekommen, haben eigentlich auch nur dann gesagt, dass sie halt fortan ohne Anführer agieren werden. Also im Grunde genommen wurde da auch schon dann ja sehr deutlich gesagt, dass wir Malakai Black nicht mehr sehen werden, halt auch vor allem nicht in dieser Funktion dieses Stables. Für Collision haben wir jetzt ein Tag-Team-Match zwischen den beiden Herren natürlich gegen Gates of Agony, Bishop Korn und Tor Leona. Und viel mehr war es jetzt erstmal nicht. Aber um jetzt nochmal, also das jetzt gerade vollständigkeitshalber zu sagen, um bei Julia Hart zu bleiben. Ich glaube, Jamie Hayter ist definitiv diejenige, die den Sieg im potenziellen dritten Match bekommen müsste. Also es wurde ja, also Jamie Hayter hat ja auch gesagt, sie ist für ein drittes Match jederzeit zu haben. Also ich hätte Bock bei Grand Slam. Die Frage ist halt, kannst du Bristol Revolution noch strecken oder was machst du halt mit Julia Hart in der Zwischenzeit? Oder was man generell mit denen machen möchte? Naja gut, die haben halt gerade ihr Stable-Ding, da könnten sie noch drauf sich konzentrieren. Du könntest bei Jamie Hayter durchaus noch erstmal eine andere Fehde dazwischen schmeißen und es dann wieder aufkochen lassen. Ja. Ja. Ich fühle mich einfach so ein bisschen lost, wie eben schon gesagt, einfach weil Revolution noch so weit weg ist und gefühlt so viel Zeit für alles Mögliche noch drin ist und ich einfach bei vielen Stories gerade nicht weiß, wo es irgendwie hinführen soll und ich dann bei manchen überrascht bin, wie viel Tempo da gerade drin ist und bei manchen überrascht bin, wie wenig Tempo da gerade drin ist, also naja, ich fühle mich gerade noch so ein bisschen in diesem Booking-Sumpf gerade verloren und ich hoffe, dass ich da irgendwie wieder abgeholt werde. Das Einzige, was mir gerade noch positiv eingefallen ist, ich habe ja schon vorher noch überlegt, wie könnte man das dann theoretisch mit Julia Harts Einzug machen, weil da singt sie immer noch The House Always Wins. Sie können es einfach abändern in The Hounds Always Wins. Und dann kann sie praktisch den gleichen Einzug noch beibehalten. Hippie. Ja gut, aber The House Always Wins ist ja auch ein Spruch. Also das finde ich jetzt nicht so dramatisch, wenn der bleiben würde. Nee, ich habe gerade nur gedacht, House und Hounds. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich finde es wirklich nicht schlimm, wenn sie auch bei Haus bleibt. Okidoki. Erneut fehlt mir hier der Übergang, aber wir springen mal wieder zurück zu Collision. Da hatten wir nämlich noch ein nicht unwichtiges Segment für The Acclaimed. Max Kester wollte von Bowens erneut mal wieder hören, dass er halt der beste Wrestler der Welt ist, möchte als dieser anerkannt werden, beziehungsweise sich darüber echauffiert, dass Bowens das nicht getan hat bisher. Bowens nennt ihn dann aber arrogant und bezeichnet ihn als ein Stück Scheiße. Billy Gunn möchte den Streit schlichten, woraufhin dann Kester auf Billy Gunn losgeht und meinte, dass er halt das wahre Problem ist. Bowens soll sich zwischen Kester und Gunn entscheiden. Ja, dann wirft praktisch Bowens Kester zu Boden, Cesar mit Billy Gunn, Max Kester sagt, dass die beiden jetzt Geschichte sind. Und das war's wohl mit The Acclaimed. Also ich hatte bis zum Ende eigentlich gehofft, dass da jetzt irgendwie ein Heel-Turn von beiden zusammen entsteht. Also vielleicht ähnlich wie bei New Day jetzt vor kurzem bei WWE, die sich ja dann gegen Big E gestellt haben, dass die beiden sich vielleicht gegen Billy Gunn stellen. Hatte ich auch im Segment noch die Hoffnung. Das kam jetzt aber nicht und es wird wohl auch nicht mehr kommen. Und jetzt erwarte ich bei beiden nicht so viele im Singles-Run, weil ich glaube, als Singles-Wrestler könnten sie sehr verloren sein. Denke ich leider auch. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass es schon so viele Heel-Teams gibt. Aber ich fand, das Einzige, was ich gut fand, dass, oder was ich glaube, was wenigstens ihn nicht mehr im Weg steht, ist Billy Gunn, weil das klang schon für mich sehr so, als würde er sich von beiden jetzt dann zurückziehen. Das war dieses One Last Time. Ich finde es gut, dass man ihn, wenn man ihm eine Chance als Singles Wrestler gibt, dass man das dann auch wirklich durchzieht und eben dann ohne Billy. Ja, das Ding ist halt, Max Kester könnte theoretisch sich immer noch irgendwie versuchen, overzuhalten, indem er seinen Rap beibehält. Als Heel kannst du eh immer noch ganz gut austeilen. Das konnte er als Face natürlich genauso. Da ist halt die Frage, ob er damit seinen Spot findet. Und Anthony Bowens braucht halt ein Gimmick. Also er muss sich halt jetzt von dem Acclaimed-Gedanken halt trennen. Und dann ist halt die Frage, also ich meine, gut genug im Ring ist er, um eigentlich bestehen zu können. Das ist halt nur die Frage, schafft er es, sich selbst irgendwie interessant genug zu erhalten? Weil da haben sich eigentlich ja beide gut ergänzt, dass Kester halt, ich sag mal, rein vom Gimmick der interessantere zwischen den beiden war. Okay, Carter Nummer 2 macht gerade ordentlich Chaos. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Und Bowens war halt derjenige, der gut im Ring war. Das heißt, sie haben sich perfekt ergänzt und beiden fehlt jetzt für mich halt diese eine Komponente, glaube ich, stand jetzt, dass ich sagen könnte, die könnten irgendwie mehr als untere Midcard sein. Ja, ich befürchte, Kester wird früher oder später wieder in einem Tag-Team landen. Bei Bowens kommt es halt ja wirklich darauf an, ob er schafft, auch irgendwie einen Charakter zu entwickeln, glaube ich auch. Es ist aber auch schwer einzuschätzen bei ihm, finde ich. Ja, also ich glaube, er muss sich halt, wie gesagt, gedanklich von Acclaim trennen und dann halt gucken, ob er da halt irgendwie was Neues hinbekommt. Ja, und Make or Break ist auch so ein bisschen, wen er jetzt als Gegner dann bekommt. Ja. Ich finde nämlich, dass die beiden jetzt auf gar keinen Fall gegeneinander eine Fehde haben sollten. Das ist der größte Fehler, den sie jetzt machen könnten. Das kann durchaus passieren, aber mit ein bisschen Abstand. Ja, ich meine, die können mit. Ja sich immer noch gegenseitig immer mal wieder treffen und ihre Antipathien äußern, aber am Ende würde ich sagen, es tut den beiden ganz gut, jetzt wirklich sich dann komplett voneinander so loszusagen. Ja, also du kannst ja relativ, glaube ich, problemlos sagen, dass jetzt beide erstmal ihren Weg gehen und irgendwann, wenn, keine Ahnung, Anthony Bowens irgendwie ein Titelmatch und Midcard-Titel hat, dass dann immer noch Max Caster dann kommt und sagt, er hat ihm irgendwie noch nicht verziehen und möchte nicht, dass er irgendwie allein den Erfolg hat, screwt ihn dann und dann kannst du immer noch das große, in Anführungszeichen, Match zwischen den beiden bringen, aber ich brauche jetzt auch kein Singles-Match zwischen den beiden und ich glaube, bevor man das jetzt macht und es geht auf irgendeiner, keine Ahnung, Pay-Per-View-Card oder so dann komplett unter, dann vielleicht wirklich ein bisschen warten, dass das mehr mitgemacht werden kann. Also es hat sich jetzt auch so lange angedeutet, dass ich da jetzt auch nicht so richtig hooked oder so war. Also es war jetzt nicht so, dass ich da von dem Segment gefesselt war und wissen will, wie es da jetzt weitergeht, sondern ich hoffe, dass beide irgendwie einzeln bestehen können, weil ich sie als Tag-Team sehr mochte, aber ich erwarte da jetzt gerade erstmal nicht viel, traurigerweise. Ja, nee. Nee, ich auch nicht so richtig. Vor allem wirklich von Caster nicht. Also ich traue es tatsächlich Bowens wesentlich mehr zu. Ja. Aber bei dem spricht er nicht. Also es ist viel einfacher, glaube ich, da jetzt noch einen Charakter zu entwickeln, als jetzt plötzlich das Wrestling nochmal 100% hoch zu pushen. Ja, ich glaube bei beiden, ich meine, du hast es gerade schon eben gesagt, ich glaube bei beiden sogar, dass sie jetzt früher oder später in einem Stable oder Tag Team oder whatever wieder drin landen, weil ich stand jetzt noch nicht sehe, wie sie sich alleine behaupten können. Und da, also es gibt viele, die ja irgendwie auch als Singles-Wrestler unterwegs sind, aber trotzdem gleichzeitig von einem Stable, sei es jetzt, keine Ahnung, Mark Briscoe oder so in den letzten Monaten. Und ich glaube, Mark Briscoe ist sogar schon diesen Schritt auf jeden Fall weiter, der ja auch aus seinem Tag-Team, natürlich unter anderen Voraussetzungen, aber dann halt raus ist und dann als Einzelwrestler sich sehr gut bestehen konnte. Und ich sehe noch nicht, dass Anthony Bowens und Max Caster das jeweils einzeln können. Und deswegen glaube ich, dass wir die im Verlauf von 2025 in irgendeiner Gruppierung wieder drin haben werden, weil sonst sehe ich da nicht so viel Erfolgreiches. Hoffen wir einfach, dass es nicht Learning Tree ist. Gut, Max Caster vielleicht hört Syndicate. Das hat sie ja schon angedeutet. Aber ja, hoffentlich nicht Learning Tree. Kommen wir zur praktisch letzten Sache von Dynamite. Swerve Strickland gewinnt gegen AR Fox. Während des Matches kommt Ricochet zum Ring mit seiner Schere. Der wird aber von Prince Nana mit einem Rohr vertrieben. Nach dem Match wird gezeigt, wie Ricochet dann Backstage Prince Nana überwältigen konnte und ja, hat praktisch eine Warnung an Strickland ausgesprochen. Da bekommen wir dann das Match zwischen den beiden in 2 Wochen bei Dynamite, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ich habe bislang gefühlt zu fast jedem Match und Segment immer zuerst geredet. Ich weiß nicht, ob da jetzt so viel Spannendes gerade drin ist, aber bitte, ich möchte dir auch mal zuerst den Ball geben. Davon abgesehen, ich fand das Match Swerve Fox richtig gut. Das Ricochet der Prinz Nana, ja, das war jetzt nicht unbedingt der krasseste Move aller Zeiten, aber ich verstehe, worauf sie hinaus wollen. Ricochet hat bei mir schon wieder ein bisschen verloren, nachdem er mich sehr überzeugt hat, aber ich glaube, dass das Match cool wird und ich glaube, die Fehde tut Ricochet gut und schadet Zwölf nicht. Unterschreibe ich auf jeden Fall. Also würde ich auf jeden Fall zu 100% zustimmen. Eine Sache, die ich vielleicht noch nennenswert oder interessant fand, aber vielleicht habe ich da auch zu viel reingedeutet. Ich glaube, später bei Dynamite gab es ja noch dann die kurze Backstage-Promo von Swerve und da hatten Prince Nana so ein bisschen konzentriert oder verwirrt. Ich weiß nicht, was das richtige Wort. Okay, konzentriert und verwirrt sind wirklich nicht das gleiche Wort. aber irgendwie sehr streng in die Leere geguckt, wo ich dann schon dachte, okay, das wirkt fast gerade so, als wenn Prinz Nana sich so denkt, okay, wenn ich weiter mit 12 unterwegs bin, kriege ich weiterhin Scheren an Hals gehalten. Ob es da vielleicht irgendwas geben könnte noch an Turn, aber auch das wurde schon vor Monaten angedeutet und kam nicht, aber das war noch so ein Detail, wo ich dachte, vielleicht sehe ich irgendwas, was irgendwas andeuten könnte, aber vielleicht auch nicht. Das war das eines der wenigen Male, wo ich das cool fand, dass sie die ganze Zeit was angedeutet haben und dann ist nichts bei rausgekommen. Das fand ich richtig gut gemacht. Das ist wirklich so ein Positivbeispiel, weil das echt, das ist schon schwer, das rüberzubringen. So die ganze Zeit zu teasen und dann ja, das sozusagen ins Leere laufen zu lassen. Vor allem, weil man auch bei denen dann auch wirklich geglaubt hat, dass es halt dann definitiv nicht der Fall ist. Weil wir hatten ja jetzt schon mal andere Sachen wie Big Bill und Jericho, wo das ja schon angedeutet wurde, wo ich mir aber immer noch sicher bin, dass das früher oder später passiert. Und hier hätte ich sogar gesagt, also bis zu dem Segment, wo ich jetzt gerade sehr viel reingedeutet habe, vielleicht hätte ich ja immer noch gesagt, dass eigentlich die beiden Stand jetzt untrennbar sind. Okay, dann sind wir mit Dynamite praktisch durch. Vielleicht auch da noch die Hintergrundinfo. Eigentlich war ja noch Samoa Joe gegen Nick Wayne angekündigt, aber aufgrund von ja, Unwettern in den USA war es dann nicht möglich, dass, ich weiß nicht, an wem es dann gescheitert ist, dass sie halt rechtzeitig da sein konnten. Dementsprechend kam das Match nicht zustande, muss irgendwie verschoben werden. Ich glaube, es gibt aber bislang noch keinen neuen Termin dafür. Also Stand Freitagabend gibt es zumindest noch keinen. Ja, also falls irgendjemand sich gefragt hat, warum dieses Match nicht bei Dynamite zu sehen war, Reiseprobleme aufgrund von Unwettern. Jetzt habe ich wieder einen Block, den ich einfach wieder als Rest genannt habe. Hauptsächlich ist das jetzt, glaube ich, nur noch Collision, wenn ich gerade nicht irgendwas übersehe. Hauptsächlich die ganzen Matches zwischen Opener und Main Event. Ich würde das, glaube ich, jetzt einfach gerade einmal durchgehen. Falls du da noch was hast, um was dazu zu sagen, dann unterbrich mich gerne, weil das sind hauptsächlich Sachen, wo ich eigentlich gar nicht so viel wirklich zu sagen habe. Leg los. Okay, zweites Match bei Collision, Six-Man Tag Team Match, Undisputed Kingdom gewinnt gegen Shane Taylor Promotions. Match war an sich gar nicht so relevant. Danach gab es aber noch den Angriff der Heels und Daniel Garcia hat den Save gemacht. Es wurde aber auch deutlich, dass Undisputed Kingdom es auf die TNT Championship abgesehen hat. Später gab es ein Backstage-Segment, wo dann, ich meine, Adam Cole eine Herausforderung ausgesprochen hat gegen Daniel Garcia und dann sogar 2.0, also Matt Menard und Matt Menard und Angelo Parker, die mal wieder ein Match bestreiten. Lang, lang ist's her. Und ich meine, das Match ist für Collision jetzt am Samstag angesetzt. Auch da denke ich mal, wird es einfach auf ein Titelmatch dann irgendwie hinauslaufen. Das wird man jetzt dafür nutzen. Ansonsten habe ich dazu nichts zu sagen. Hm. Okay. Danach drittes Match bei Collision Tag Team Match. Murder Machines gewinnt gegen Top Flight. Danach gab es einen Angriff von Leo Rush und Action Andretti gegen Top Flight. Also auch da werden wir mit Sicherheit irgendwie ein Match bekommen. Viertes Match. AEW Continental Championship, Okada gewinnt und verteidigt gegen Ishii. Kürzeres Match als gedacht, laut unserem Bericht ungefähr 8 Minuten. Ich denke mal, das wird gestimmt haben, so ungefähr kam es mir dann noch vor. Da vielleicht interessant zu sagen, hat sich Ishii verletzt, auch wenn da die Verletzung nicht öffentlich kommuniziert wurde, heißt es aber, dass sie nicht sonderlich schwerwiegend gewesen sein soll. Und das letzte Match, was noch bei Collision auf dem Plan stand, war Dustin Rhodes gewinnt gegen Adam Priest nach ungefähr 2 Minuten. Und damit sind wir mit beiden Weeklies durch aus der vergangenen Woche. Falls du dazu jetzt nichts mehr abschließend zu sagen hast, können wir noch zu der Frage der Vorwoche kommen. Ja, nochmal sorry, dass ich das so verkackt habe. Notiert, völlig aus dem Kopf rausgeworfen. Okay, ich hoffe, jetzt hast du es nicht aus dem Kopf rausgeworfen. Nein. Nämlich Frage zu letztem Podcast eigentlich noch. Welchen 3 Wrestlern würden wir einen anderen Finisher geben? Ich gebe dir zuerst die Möglichkeit, dein Fauxpas aus der Vorwoche aufzuräumen. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, tatsächlich Moxley, weil ich seinen Finisher nicht so effektiv finde und der hat ihn einfach über die Jahre schon so runtergerockt und ich finde, der passt irgendwie auch gar nicht mehr zu ihm. Ich würde ihm tatsächlich eine Art Chokeslam geben. Dann könnte sein Finisher sich quasi Utah schnappen. Fände ich nicht schlecht, weil Jude hatte ja nicht so einen richtigen Finisher. Ich glaube, Moxley hatte die auch schon ja letzte Woche dann zumindest kurz angerissen. Da wäre ich auch auf deiner Seite, deswegen habe ich ihn bewusst nicht genommen. Okay. In meiner Auflistung. Dann habe ich noch Tetsuya Naito, da kannst du jetzt nicht so viel zu sagen. Richtig. Aber es ist auch DDT, der Destino. Und der fände ich irgendwie, weiß ich nicht, der hat den auch, also Destino ist irgendwie so der 20. Destino sitzt dann und das ist für mich dann kein Finisher. Da finde ich es ganz cool, wenn er irgendwie so eine Art Cutter hätte, vielleicht ähnlich wie der Twist of Fate. Ähnlich wie die Elite Hour, weil wir haben Cutter. Entschuldigung. Und dann, oh Gott, dafür werde ich schon Hass ernten. CM Punk, ich hasse GTS, egal wen macht. Ich fände es cool, also ich mag den Pepsi-Plunge halt total gerne. Aber ich finde Christopher Daniels Angel Wings passen noch besser. Also das ist ja dann ein, warte mal, Lifting Double Underhook Facebuster, aber Spinning. Gibt es dafür eine echte Bezeichnung? Egal, auf jeden Fall die Angel Wings von Christopher Daniels. So. Okay, also zu Naito kann ich nichts sagen, zu Punk stimme ich sogar einerseits zu, andererseits wäre es komisch, ihm natürlich jetzt noch den Finisher abzunehmen, weil ihn einfach jetzt schon so Ewigkeiten hat, aber ich war auch nie der Riesenfan vom GTS, weil da für mich immer so ein bisschen komisch aussah. Also vom Hochnehmen und dann, ja, Knee to Face, I don't know. Meine drei, wo ich auch verstehen kann, wenn man mich dafür kritisiert, aber das sind alles Sachen, die mir schon vorher aufgefallen ist, bevor ich mir diese Frage nachgedacht habe, von drei Leuten, wo es mich so ein bisschen stört. Punkt 1 wäre für mich Darby Allin, weil, also wenn man den Coffin Drop als Finisher nimmt, der ist mir zu wenig und zu unglaubwürdig, weil er an sich sich einfach nur vom Top Rope ja fast schon fallen lässt. Also es ist mir zu wenig Impact? Sprung drin, ja, zu wenig Impact. Also wenn das nicht gerade irgendwie von einer Leiter ist, wo ich das natürlich verstehen kann, dass du da keinen 6-wachen Rückwärtssalto runter machst, sondern halt einen sichereren Coffin Drop. Alles easy, aber ich finde, vom Top-Rope ist mir das ein bisschen zu wenig. Da habe ich halt überlegt, dass es für mich bei einem Darby Allin vielleicht passender wäre. Also jetzt nicht sowas wie die Hidden Blade von Osprey, aber vielleicht sowas Richtung Kinshasa von Nakamura. Also was so ein bisschen in den Stil, in Anführungszeichen, Hinrichtung geht, wo jemand schon einem, also vor dir kniet und weiß, was jetzt kommt. Und ich glaube, dass so als Killer-Move für einen Darby Allin vielleicht auch ganz passend wäre und vielleicht auch so grob bei der Bezeichnung Coffin, also Sarg, noch irgendwo da wäre. Das wäre für mich Punkt 1. Nummer 2 wäre Tony Storm, weil für einen Piledriver sieht für mich der Storm Zero einfach zu langweilig aus. Ich verstehe, ein Sturz auf den Kopf ist immer noch in der Theorie gefährlich, aber gefühlt nimmt sie ja die Gegnerin nur zwischen die Beine und lässt sich dann ja fast fallen. Also da würde es mir ja schon ausreichen, wenn es eine andere Form von Piledriver wäre für sie. Und Nummer 3 bei mir wäre sogar MJF, weil da vielleicht so der Hauptkritikpunkt wäre, ist es schon fast schwierig, bei MJF einen Finisher auszumachen, weil gefühlt ist Finisher Nummer 1 Schlag mit dem Ring, aber das ist schon komisch, dann hat er ja sein Salt of the Earth, also den Submission Move, den Armbar, und sonst hat er höchstens noch den Brainbuster oder den Heatseeker, also den Move an den Seilen, wo er den Gegner auf den Kopf fallen lässt. Da fehlt mir also ein bisschen eine Alternative, also irgendwo man sagen kann, das ist sein Finisher, danach ist vielleicht das Match zu Ende, wenn es jetzt nicht gerade ein Pay-Per-View-Main-Event ist. Da hat mir aber bei der Überlegung so ein bisschen eine Alternative gefehlt, da weiß ich nicht, ob du gerade noch irgendwas spontan im Kopf hast, aber ganz ehrlich, bei dem würde ich eher den Kinshasa sehen. Weil bei ganz ehrlich, bei Darby muss es echt schon ein Move sein, der einfach krank aussieht oder zumindest ein High-Flying-Move wäre. Und da würde ich bei MJF tatsächlich eher jetzt muss es nicht genau der Kinshasa sein, aber irgendwie irgendeine Art von Knee-Strike-Finisher. Ja. Das wäre auch an sich so nicht so schlecht. Also bei MJF ist halt, wie gesagt, mein Hauptkritikpunkt einfach, dass ich gefühlt nicht weiß, was ein Finisher ist. Und wenn es jetzt nicht gerade ein Match ist, wo man vielleicht 2-3 Finisher für einen Sieg braucht, ich manchmal überrascht bin, dass das Match vorbei ist, weil er halt, also wenn wir jetzt mal den Schlag mit dem Ring abziehen und das eine ist ein Submission-Move, hat halt 2 Moves, womit er schon Matches gewonnen hat und beide wirken für mich nicht so richtig wie ein Finisher. Und ich glaube, da fände ich es einfach ganz nett, wenn man es da vielleicht auf einen zentraleren runterbrechen könnte. Ja, damit wären wir mit der Frage durch. Vielen Dank. Ich weiß gerade nicht mehr, wer sie gestellt hat. Das habe ich nicht nachgeschaut. Das tut mir leid. Warte mal. Habe ich es nicht in die Gruppe geschrieben? Ach, verdammt. Dann versuche ich das noch rauszukramen. Vibewaves 1811. Ja. Vielen Dank für die Frage. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und sorry für das Verkacken, das letzte Mal. War gefühlt, meine halbe Vorbereitung für den Podcast war... nee, das jetzt vielleicht nicht. Aber hat schon sehr viel Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Ansonsten, Fragen hatten wir jetzt für dieses Mal nicht, sind immer wieder gerne gesehen, sei es eine Gruppierung für einen Dschungel, für eine Zombie-Apokalypse oder einfach nur drei neue Finisher. Trotzdem Grüße ins Board an Paterico, DDP81 und Rivera. Da gab es gefühlt mehr eine Diskussion über Final Fantasy und Silent Hill als irgendwas übers Wrestling. Und natürlich haben wir wie immer auf YouTube ein Stabil von Meister Proper bekommen. Damit sind wir für heute durch. Ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben. Ich glaube, eine Stunde 20 haben wir voll gemacht. Ich habe auch eigentlich nichts mehr wirklich zu sagen, außer wie immer ein viel Spaß bei Collision am Samstag, Dynamite am Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören, wie jede Woche. Mein Name ist Stefan. Ich gebe das letzte Wort an Katha und tschüss. Ich habe auch nichts mehr zu sagen, außer das Übliche. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.